نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsreferat auf Deutsch. Heute weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir waren zuletzt bei Kapitel 18. Wir waren zuletzt bei Kapitel 18, wo wir die Ayat, indem wir die Ayat vom Koran erklärt haben. Und da wollten wir die Hadithe anfangen. Und zwar, das war Babu. Das wird Verbot der Neuerungen in der Religion und Erfindungen in der Religion. Und wir haben die Ayat erstmal genommen und dann wir können nochmal diesen Kapitel wiederholen. Das schadet nicht, inshallah. Nochmal der Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Babun fi nahi an al-bid'i wa muhdathat al-umur. Qala Allah Ta'ala: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبونه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بارك الله فيكم. كابيتل 18 im ersten Buch, Buch der Gebote von Riyad Salihin. Das bedeutet Riyad Salihin. Gärten der Tugendhaften. Verbot von Neuerungen und Neuem oder Erfindungen in der Religion. Und das ist sehr wichtig, wenn wir sagen in der Religion. Das wird hier damit gemeint, nicht was wir im Leben haben, wie Autos oder Strom oder jetzt Licht oder Computer. Das sind keine religiösen Themen. Wenn wir etwas erfinden im Leben, ist kein Problem. Aber das geht hier um etwas einzuführen in der Religion. Und das ist nicht in Ordnung, weil diese Religion von Allah ist und man darf nicht etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, ändern, wie man möchte. Die Ayat erstmal: Allah, der Erhabene, spricht. Und was gibt es außer der Wahrheit anderes als Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Das ist die Sura 10, die Ayah 33, Sura Yunus, die Ayah 32. Ayah wird manchmal mit Vers übersetzt. Ich bin nicht für diese Übersetzung. Deshalb nenne ich das Ayah. Dann der zweite Beweis: Nichts haben wir im Buch außer Acht gelassen. Das ist die Sura 6, Surat al-An'am, die Ayah 38. Und wenn ihr über etwas in Streit geratet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Die Ayah 4, die Sura 4, Surat al-Nisa, die Ayah 59. Das heißt, Buch Allahs und Sunna des Propheten. Was hier steht, bringt es vor Allah und den Gesandten. Das bedeutet vor Koran und Sunna. Und dies ist wahrlich mein gerader Weg. So folgt ihm und folgt nicht anderen Pfaden, die euch von seinem Pfad abirren lassen. Die Sura 6, die Ayah 153. Sprich, wenn ihr Allah wahrhaft liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Sura 3, Ali Imran, 31. Das sind ein paar Ayat und es gibt andere, sehr viele Ayat, die belegen, dass man keine Neuerungen in der Religion haben darf und dass man in der Religion nicht erfinden darf. Warum? Weil diese Ayat klar sind in diesem Zusammenhang. Allah hat uns alles erklärt. Wenn wir richtig die Religion praktizieren, dann müssen wir Koran und Sunna des Propheten folgen. Und das ist der wahre Weg, der richtige Weg. Und wenn wir behaupten, dass wir Allah lieben, dann müssen wir dem Propheten folgen, damit wir das belegen können oder beweisen können. Dann wird Allah uns lieben und er wird uns auch unsere Sünden verzeihen. Das haben wir voriges Mal erklärt. Das haben wir voriges Mal erklärt. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit den Hadithen als Wiederholung. Und dann fahren wir mit einem neuen Kapitel. Das heißt, die Hadithe werde ich nicht jetzt nochmal viel erklären, weil wir das schon erklärt haben. وأما الحديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها لأنه مرت منها هذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هناك ميزانان للأعمال في ديننا. الميزان الأول هو للباطن، ودليله إنما الأعمال بالنيات. والميزان الآخر للظاهر، ودليله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في ديننا وشرعنا، من أحدث في ديننا وشرعنا ما ليس منه، أي اخترع شيء في هذا الدين، فهو مردود على صاحبه. وفي اللفظ الثاني من عمل عملا، هذا شوفوا أحدث، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا كان العمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ولقبول الأعمال شرطان، الشرط الأول أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي عمل لا تكون فيه النية خالصة أو لا يكون فيه العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مردود. وانتبهوا، بعض الناس يقول لك إنما الأعمال بالنيات، هذا قال الأعمال بالنيات، يعني في عمل وفي نية. فالنية إذا كانت خالصة يجب أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما قبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والآخر سيقول لك أنا ما أحدث، أنا ما جبت ناس في آخرين، في ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بارك الله فيكم. دي آيات sind sehr viele, die belegen, dass man nicht in der Religion erfinden darf. Was bedeutet in der Religion erfinden? Das heißt, angenommen, wir haben eine klare Haltung im Gebet. Eine Person kommt und diese Person erfindet neue Haltung im Gebet, ohne Beweis, ohne Beleg vom Buch Allah und von Sunna des Propheten. Dies nennt man Neuerung, Bid'ah. Und das darf man nicht. Die Ayat sind hier, der Autor hat ein paar Ayat hier gebracht, aus dem Koran, dann für uns, schau, Allah hat alles erklärt. Und wir müssen, wenn wir etwas in der Religion haben, wir müssen Belege von Koran, das Buch Allahs, und Sunna des Propheten, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er entschieden hat, bestätigt hat. Sonst machen wir falsch. Damit das klarer wird, dann kommen wir zu Hadith. Was der Prophet gesagt hat. Aisha, die Frau von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert, dass der Gesandte Allahs gesagt hat, wer in dieser unserer Sache etwas neu begründet, Was nicht ein Bestandteil davon ist, ist abzuweisen. In einer anderen Version bei Muslim heißt es, wer gegen unsere Sache handelt, ist zurückzuweisen. Das stimmt nicht. Beide Übersetzungen sind falsch. Nicht richtig. Und die zweite ist klar. Das ist nicht richtig. Weil er sagt hier, schaut mal, wer gegen unsere Sache. Das steht nicht im Hadith, wer gegen unsere Sache. Und Allahu a'lam, warum man diese Übersetzung hier gebracht hat. Ich meine, da muss man sehr aufpassen. Hadith, das ist Hadith Nummer 161 von Riyad Salihin, Übersetzung auf Deutsch. Bitte aufpassen, liebe Freunde hier auch im Internet, aufpassen. Weil die zweite Version und die erste, das ist nicht so ganz richtig. Der Prophet sagte, wer in unsere Sache etwas einführt, was nicht davon ist, ist zurückzuweisen. Schaut mal jetzt, was hier steht. Wer in dieser unsere Sache etwas neu begründet, was nicht ein Bestandteil davon ist, ist abzuweisen. Das ist nicht so. Der Prophet sagte, wer, egal, wer etwas nur, etwas in dieser Religion einführt, ist zurückzuweisen. Ob das gut ist oder schlecht für die Leute. Und bei dem zweiten Überlieferung ist klarer. Wer etwas tut in unserer Sache, was nicht von unserer Sache ist, was nicht von der Religion ist, ist abzuweisen oder zurückzuweisen. Hier, der sagt gegen. Eine Person kann etwas erfinden und sagen, das ist nicht gegen den Islam. Beispiel. Wenn jemand sagt, ja, jeden Tag vor dem Schlafen liest dreimal Surat al-Baqarah. Kriegen. Nur die Sache. Der sagt, vom Islam ist dreimal zu lesen. Dann kommst du, sagst ihm ja, nein. Der sagt, ist das gegen die Religion? Ah, ist das gegen die Religion, dass man Koran liest? Da sagst du, natürlich nicht, wenn man Koran liest, ist nicht gegen die Religion. Deshalb diese Übersetzung ist falsch hier. Wenn das auch nicht gegen die Religion ist, wenn man nur etwas Neues einführt, aufpassen. Weil jede Erneuerung einführt in der Religion, der meint das nicht schlecht. Wenn man ihm sagt, wieso erfindest du was Neues im Islam? Der sagt, ja, ich meine das gut. Beispiel gebe ich euch. Es gab ein Hadith-Gelehrte, der wollte sich vergewissern bezüglich einiger Überlieferungen, bezüglich Koran. Bestimmte Suren vom Koran. Wenn du das liest, dann bekommst du so viel. Wenn du das machst, dann hast du so viel Lohn. Dieser Mann ist auf die Reise gegangen, damit er sieht und damit er forscht. Dann hat er einen alten Mann gefunden. Dann hat er einen alten Mann gefunden auf Qa'ad-e-Jinbar. Lieber Qa'ad-e-Jinbar. Dann hat er einen alten Mann gefunden, der war bei diesem alten Mann. Der Mann war alt, der hat hat graue Haare und er saß zwischen seinen Schülern. Der Hadith-Gelehrte ging zu ihm, der hat ihm gesagt: O Sheikh, hast du diese Überlieferungen gesagt und vermittelt? Der Sheikh sagte ihm: Ja, ich habe das gemacht. Der hat ihm gesagt: Hast du das von. Von wem hast du das gehört? Der hat ihm gesagt, von keinem, mein Sohn. Der hat ihm gesagt, aber die Leute erzählen, dass du erzählt hast, dass der Prophet das gesagt hätte. Der hat ihm gesagt, mein Sohn, wir haben gemerkt, dass die Leute den Koran nicht mehr lesen. Deshalb habe ich diese Überlieferungen erfunden. Pass auf, erfunden. Damit die Leute den Koran lesen. Ist seine Absicht gut oder schlecht? Gut, aber was er gemacht hat, ist am schlimmsten. Weil er gelogen hat. Und was hat er gelogen? Er hat gelogen, dass der Prophet etwas gesagt hat, was der Prophet, und der Prophet hat das nicht gesagt. Deshalb aufpassen, die Bedeutung von diesen Überlieferungen heißt, die Religion ist die Religion. Keiner darf das ändern. Weder weniger machen oder mehr. Plus oder minus. In der Religion ist verboten. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, ich handle nicht gegen den Islam. Ich handle nicht gegen die Religion. Ich habe selber nicht erfunden. Die Leute haben das gemacht und ich praktiziere, weil das gut ist. Dann sagen wir ihm, das geht nicht, weil der Prophet sagte, jede Tat, jede Handlung muss nach in der Führung oder Durchführung, muss nach der Durchführung des Propheten Muhammad sallam sein. Sonst wird das nicht angenommen. Deshalb, wir haben zwei Bedingungen, damit Allah von uns annimmt. Unsere Absichten im Herzen hier müssen für Allah sein. Rein für Allah sein. Zweitens, die Tat muss nach der Sunna oder der Handlung, muss nach der Führung, Durchführung von Propheten Muhammad sallam sein. So wird Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Sonst wird Allah nicht annehmen. Aufpassen. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثتها عفوا وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا لأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. بارك الله فيكم. يوم الجمعة كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب بصوت قوي على صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه وفي رواية وانتفخت أوداجه يرحمه الله كأنه منذر جيش كأنه يرسل جيش كأنه منذر الناس يعني ينذر الناس في جيش يريد أن يهجم عليكم في الصباح أو في المساء كيف إلا إذا عرفت في خطر قل الناس اهربوا انجوا وكذا بصوت عالي ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين يعني ما بقي شيء كثير لقيام الساعة وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات يوم القيامة ويقول أما بعد فإن خير كتاب الله أحسن حديث وأحسن كلام هو كتاب الله وخير الهدي يعني الهدي تطبيق هذا الحديث وتطبيق هذا الدين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ودي لفوق أنا أولى من كل مؤمن من نفسه يعني عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك من الأموال من الأموات يعني مالا فلأهله أما من ترك دينا أو صغارا فعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله انظروا إلى هذا الأمر العظيم والحديث الذي بعده قال المؤلف حديثه السابق في باب المحافظة على السنة حديث العرباض بن ساري لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها جت من القلوب وكأنها موعظة مودع، فقلنا يا رسول الله كأنها فعظنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد يعضوا عليها بالنواجذ. إذا الأمر يجب على الإنسان أن بارك الله فيكم يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر رضي الله عنه berichtet, wenn der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم predigte, passt auf jetzt, als der Prophet صلى الله عليه وسلم predigte, wurden seine Augen rot, der Ton seiner Stimme erhob sich und er erregte sich, als wäre er der Warner vor einem feindlichen Herr, das auflauert. Er pflegte zu sagen, der Feind wartet ab, um am Morgen oder am Abend über euch herzufallen. Als ob, das steht, das sollte man so sagen, als ob ein Feind am Morgen oder am Abend über euch herfällt. Er pflegte zu sagen, meine Entsendung ist ein Zeichen der baldigen Ankunft der Stunde. Beide liegen sehr nah beieinander. Wie dies herbei, verschlang er seinen Zeigefinger mit dem Mittelfinger und fügte hinzu, gewiss ist das beste Wort die Schrift Allahs und die beste Führung ist die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlimmste Praxis ist das Einführen neuerer Elemente in den islamischen Glauben. Jede Neuerung ist ein Irrtum. Er sagte stets, ich habe Vorrang in der Sorge um jeden Gläubigen vor ihm selbst. Wenn er etwas am Besitz zurücklässt, gehört dieser dennoch seinen Familienmitgliedern. Und wenn er stirbt und dabei Schulden hinterlässt und von Abhängigen überlebt wird, halte ich mich verantwortlich für das Zahlen seiner Schulden und für Unterhalt seiner Abhängigen. Ich weiß nicht, ob man aus dieser Sache etwas verstanden hat. Ganz ehrlich gesagt, ich selber, wenn ich sowas lese, dann verstehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, ist das eine Übersetzung? Ich weiß nicht. Nochmal, Barakallahu fikum, mit meinen Wörtern ist besser vielleicht. Ja, wirklich, ich meine, da versteht man gar nicht davon. Ist das auch nicht die Übersetzung auf Arabisch? Das ist auf Arabisch und die haben das auf Deutsch übersetzt. Aber die Übersetzung ist Schrott. Und deshalb habe ich das gelesen jetzt gerade. Aber weil das mir nicht gefällt, deshalb versuche ich jetzt sofort zu übersetzen, aber zu erklären mit meinen Wörtern. Okay? Okay. Jabir radwanallahu alayhi. Jabir ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi. Er sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi predigte, das wird am Freitag, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi erhob sich und er hat gepredigt. Als er das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, seine Augen waren rot. Was bedeutet hier seine Augen waren rot? Wenn du laut sprichst und temperamentvoll sprichst, dann werden deine Augen rot, weil der Druck bei dir steigt. Und seine Stimme erhob sich. Also der hat laut gesprochen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sozusagen in diesem Zusammenhang Da sagt er hier, der regte sich auf. Das ist nicht Aufregung, sondern das ist eine Art, dass er mit Gefühl spricht, sallallahu alaihi wa sallam. Nein, nein, nein. واشتد غضبه. الغضب ist normalerweise hier, wie die gesagt haben, dass er sich erregte, sozusagen, dass die Sache war mit Gefühl mäßig und so weiter. Aber eigentlich der Prophet hat gesprochen und also einfach gefühlvoll und war laut. Gefühlvoll, sozusagen, damit diese Wörter auch die Leute erreichen. Der war laut, seine Augen waren rot, sallallahu alaihi wa sallam. Und in einer Überlieferung steht auch, die waren dick geworden, weil er richtig gepredigt hat. Nicht diese Art predigen, ja, mein Lieber, ich sage euch, ja, das ist hier gemeint. Das ist ein richtig. Ja. Als ob er die Leute warnte vor einer Armee. Diese Armee, als ob er ihnen sagt, die Armee wird euch früh angreifen oder Abend. Und er sagte, die Stunde und ich, meine Entsendung und die Stunde sind wie diese. Und er hat seinen Zeigefinger und Mittelfinger nebeneinander getan und er hat den Leuten gezeigt. So. Das bedeutet, was bedeutet hier? Das heißt, so viel ist geblieben, so viel bis die Stunde. Das heißt, die Entsendung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Zeichen von Zeichen des letzten Tages. Und er sagte, alsdann, das beste Wort ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Allahs, das ist das Buch Allahs. Das beste Wort ist drin im Koran. Und die beste Führung, Rechtleitung, ist vom Propheten Mohammed, wie er das praktiziert hat. Und die Schlimmsten unter den, und die Schlimmsten unter den Sachen, das heißt in der Religion, das sind die Neuerungen. Jede Neuerung ist irreführende Sache. Das geht hier um diesen Satz. Ja? Übrigens, in dem Hadith, das geht hier um diesen Satz. Weil wir sprechen über Neuerungen. Und der Prophet sagte, das Schlimmste ist die Neuerung. Warum das Schlimmste ist die Neuerung? Weil die Neuerung die Religion zerstört. Weil wenn man etwas in der Religion einführt, in die Religion einführt. Und die Leute denken, das wäre die Religion, dann vergessen sie die richtige Religion und da praktizieren die Leute falsche Religion. Und das ist am schlimmsten. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, Ana awla al-mu'minin, Ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi. Ich habe Vorrang in der Sorge um jeden Gläubigen vor ihm selbst. Das ist ein sehr schöner Satz. Also der Prophet, der macht sich Sorgen um die Muslime mehr als sich selbst. Der liebt sie mehr als sich selbst. Und dann sagte der Prophet, wenn jemand stirbt und er verlässt Familie, er verlässt Vermögen, Entschuldigung, dann bekommt dieses Vermögen seine Familie, die Angehörigen. Und wenn man Schulden und kleine Kinder verlässt, die keinen Betreuer haben, dann die Schulden begleicht der Prophet und der Prophet sorgt dafür, dass diese Kinder versorgt werden. Schaut mal, das ist im Islam. Das heißt, du bist ein Muslim. Du stirbst und du hast noch Vermögen. Das Vermögen nehmen deine Familie, nimmt deine Familie. Hast du kleine Kinder und hast du Schulden, dann übernimmt der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden. Der versorgt deine Kinder und der trägt die Schulden für dich. So ist das in unserer Religion. Dann sagte der Autor, dann kam mit einem Hadith, das ist von Al-Irbad, das haben wir schon erklärt, in Hadith Nummer 157 bei euch. Das war das Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Ermahnung gehalten hat. Die Leute haben ihm gesagt: O Prophet, du ermahnst uns, als ob du dich vor uns verabschiedest. Der Prophet, dann haben sie ihm gesagt: Befehle uns, empfehle uns. Der Prophet sagte: Wenn ihr einen Führer habt, dann müsst ihr Gehorsamkeit leisten, wenn auch diese Person ein Sklave wäre. Und diejenigen, die von euch weiterleben werden, sie Dinge erleben. Deshalb seid fest oder haltet fest an meine Sunna, an meine Führung und die Führung von den gerechten Khalifen nach mir. Dann sagte er: Jede neue Sache in der Religion ist Neuerung und jede Neuerung ist eine irreführende Sache und jede irreführende Sache führt in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Übrigens mit dem Hadith von Schulden, das heißt nicht, dass man Schulden macht. Da. Im Islam ist es nicht gut, dass man Schulden macht. Da sollte man versuchen, immer keine Schulden zu machen, Geduld zu zeigen, arbeiten, aber keine Schulden zu machen. Aber wenn man auch Schulden gemacht hat, dann muss man immer die Absicht haben, dass man das zurückzahlt und den Leuten zurückgibt. Weil wenn jemand die Absicht hat, Schulden zu machen und nicht zurückzugeben, dann wird er bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zur Zeit von ihm kam eine Person, die hatte drei goldene Münzen ausgeliehen von jemandem, der Schulden gemacht hat. Der Prophet hat das Gebet nicht verrichtet, Leichnamgebet. Er hat das nicht verrichtet. Er hat gesagt: Mach das. Dann hat ein Gefährter von ihm, der hieß Abu Qatada, der gesagt: O Prophet, ich zahle diese Schulden. Dann hat der Prophet das Leichnamgebet verrichtet. Also soll immer aufpassen, nicht, dass man denkt: Ja, da mache ich Schulden, wie ich will. Nein, es geht nicht in unserer Religion. Kapitel Nummer 19, Bab fi man sanna sunnatan hasana aw sayya. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة الفرقان الآية 74. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا عفوا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب مرة أخرى للتحذير من البدع. وبارك الله فيكم، المؤلف أتى بالآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين قد اكتمل وتم، والأمر الذي يكتمل ويتم ما تستطيع أن تزيد فيه أو تنقص منه. ثم أتى المؤلف بهاتين الآيتين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الصفة أو هذا الدعاء من دعاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم أزواجا وأن يعطيهم ذريات. صالحة وأن يجعلهم للمتقين إماما. والإمامة هنا هي إمامة الدين وإمامة الدعوة وإمامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمؤمن يريد أن يكون إماما للمتقين، قدوة للمتقين. انتبهوا هنا مسألة، قد يقول قائل ما دخل هذا في مسألة من سن سنة حسنة؟ نعم، إمام قدوة الناس وإمام الناس تستنبه الناس وتتبعه، فلو أتى بشيء حسن اتبع الناس في الحسن، ولو أتى بشيء والعياذ بالله بشر اتبع الناس بالشر. ولكن المؤمن يريد أن يكون في التقوى إمام وليس في الشر إمام. ثم أتى بالآية الأخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. في سورة السجدة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي هؤلاء أصبحوا أئمة الدين بماذا؟ بالصبر وباليقين بآيات الله سبحانه وتعالى. والأنبياء أئمة التقوى بدعوتهم إلى الخير وفعل الخيرات وترك المنكرات وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان إذا صبر وأيقن بالله سبحانه وتعالى وفعل الخير وعمل الخير فإنه بارك الله فيكم يكون من قدوة الناس ومن أئمة الناس. وهذا أيضا المعنى في اختيار المؤلف لهاتين الآيتين، في اختيار المؤلف لهاتين الآيتين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Kapitel 19, Buch, natürlich im ersten Buch, Buch der Gebote. Einführer von guten oder schlechten Sitten. Allah der Erhabene spricht: Und diejenigen, die sagen, unser Herr, gib, dass unsere Ehepartner und unser Nachbar uns Augentrotz sind. Und mache uns zum Vorbild für die Gottesfürchtigen. Sura 25, Ayah 74. Und wir machten sie zu Führern, die die Menschen nach unserem Gebot recht leiteten. Das ist Sura 21, Ayah 73. Aber es gibt auch in Sura Sajda so ein Ayah. Diese beiden Ayat, wenn man zum ersten das liest, da sagt man, was hat das jetzt mit guten und schlechten Sachen zu tun? Diese Leute, die bitten Allah darum, dass ihre Ehepartner oder Partnerin und dass ihre Kinder, Nachkommenschaften, dass sie Augentrotz für sie werden, dass sie gut werden und dass sie Vorbild oder Führer im Guten sein möchten. Und das sind die Eigenschaften von den richtigen Gläubigen. Das heißt, sie wollen immer Gutes führen. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat mit unserem Thema zu tun. Und zwar, natürlich auch diese Besetzung von Kapitel ist nicht exakt, weil eigentlich auf Arabisch heißt, man sunna sunnatan hasana usiyya. Das heißt, wer eine Sunna in der Religion gute, schlechte einführt. Und er hat das so, weil das Hadith so ist. Auf jeden Fall, diese Leute, die wollen Gutes in der Religion praktizieren und die wollen Vorbild sein, damit die anderen das Gute praktizieren und die folgen ihnen. Und weil sie das Gute gezeigt haben und praktiziert haben, bekommen sie auch dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die andere Ayah ist, diese Leute, sie haben Geduld gezeigt. Sie haben das Gute verrichtet. Sie haben das Gute geboten, das Schlechte verboten. Und sie haben richtigen Glauben gehabt. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala sie zu Vorbildern oder zu Führern für die Gläubigen gemacht. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ja. Das heißt, machst du Schlechtes und bist du schlechtes Vorbild, wirst du vom Schlechten bekommen, was diese Leute tun. Bist du ein gutes Vorbild für die Leute und die Leute tun durch dich Gutes, dann wirst du dafür belohnt. An Abi Amr, Jarir ibn Abd, radiyallahu anhu, qal, كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء يعني لابسي النمار انتبه ما معنى لابسي النمار أو مجتابي عفوا النمار أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم قطعوها يعني ما عندهم شيء هذا داخل فقرهم متقلدي السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما راى بهم من الفاقه يعني لما راى بهم من الفقر والحاجه فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم قال رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه نبح يعني كأنه صار من ذهب هكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم يعني استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنارة عظيمة لما أتى هذا الرجل بارك الله فيه أولا هذه ليست خطبة جمعة وإنما هذه من الخطب اللي كانت أحيانا أتاه قوم من مضر من قبائل العرب مضر أشرف قبائل العرب وقد بلغ ديهم الحاجة الفقر إلى هذا أنهم عليهم نمار يعني عليهم كساء قد قطعوه ولبسوه من كثر الفقر فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم حزن وتمعر وجهه كانوا يعرفون الحزن والغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة يقول تصدق رجل بديناره تصدق تصدق تصدق فأتى رجل ويحمل سرة كبيرة وضعها فلما رأى الناس ذلك فصاروا يتصدقون فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر تلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم واستنار فقال من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدأ العمل بسنة انتبه معنى أن تكون المعنى أن تكون السنة مشروعة فجددها أو أن تكون السنة حسنة أصلا مشروعة فيبادر بعملها. وهنا أين المبادرة بالعمل؟ الأصل لما يتصدق الإنسان ما يتصدق علنا، إنما يتصدق سرا، فهو تصدق علنا حتى يحث الناس على الصدقة، والصدقة مشروعة ومحبوبة في الدين. فالنبي قال من سن في الإسلام، أما البدعة ليست من الإسلام. ثم قال من سن في الإسلام سنة سيئة، أي السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: سنة سيئة هي البدعة، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة، وسنة حسنة إما المعنى أن يجدد العبد شيء موجود نسيه الناس أن يعمل به، أن يذكرهم بالعمل، أو أن يبادر إلى سنة فيحصل أن الناس يبادرون إليها بفعله. أما الذي يأخذه اليوم يريد أن يستدل بهذا الحديث، بعض المبتدع يأخذه للاستدلال به على أنه يعني يفعل يقوم بالبدع، فهذا باطل، فهذا باطل، فانتبهوا، بارك الله فيكم. أبو عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه erzählte: Wir waren eines Vormittags bei Gesandten Allahs. Zu ihm kamen auch einige Leute, die nicht als Fetzen von Sackleinen an ihren Körper trugen. Und sie trugen umgehängte Schwerter. Fast alle von ihnen gehörten zum Stamme der Mudar. Mudar ist ein arabischer Stamm, sozusagen wie Volk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sah, in welch armseligem Zustand sie sich befanden, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er stand auf und ging in seine Kammer, kam so dann heraus und bat Bilal zum Gebet zu rufen. Dann rief der zum Gebet und sie beteten. Dann sprach er zu den Versammelten: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Und aus ihm erschuf er seine Gattin. Und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich auf Erden ausbreiten. So fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander ersucht. Und wahrt die Verwandtschaftsbande fest. Wahrlich, Allah wacht stets über euch. Surah 4, die Ayah 1. Und dann las er noch einen Vers, sagt er hier, ein Ayah, aus Surah Al-Hashr. O die ihr glaubt, und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. Fürchtet Allah, Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. Das ist die Surah 59, die Ayah 18. Dann bat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Anwesenden: Jeder von euch soll Sadaqa geben, Almosen geben, von seinem Gold, von seinem Silber, von seiner Kleidung, Getreide und Datteln. Und wenn es nur eine halbe Dattel wäre. Da kam einer, der Ansar. Ansar ist die Leute aus Medina. Und brachte einen schweren Sack, dessen Gewicht ihm Schwierigkeit machte, ihn zu tragen. Dann folgten andere, einer nach dem anderen, bis das Gesicht des Gesandten Allahs wie Gold strahlte. Allahs Gesandter sagte: Wer auch immer eine gute Sitte einführt, der wird dafür im Islam, der wird dafür Lohn erhalten. Und auch den Lohn für diejenigen, die ihm darin folgen. Ohne dass diesen jedoch irgendetwas von ihrem Lohn abgezogen wird. Desgleichen wird derjenige, der eine üble Praxis in den Islam einführt, dafür bestraft werden. Auch für diejenigen, die es ihm gleich tun, ohne dass diesen irgendetwas von ihrer Schafie erlassen wird. Das sind seine Muslime. Was bedeutet das? Es gab Leute von einem arabischen Stamm, das heißt Mudar. Diese Leute, die sind von dem sozusagen von dem bekanntesten arabischen Stamm. Und normalerweise diese Leute, die waren geehrt. als der Prophet das sah, wie sie zu ihm kamen, gekommen waren, arm, sie haben nichts gehabt, nicht angehabt, die waren so blass. Er war traurig für ihre Lage. So arm sind die Leute geworden. Und die waren die Besten unter Arabern. Der Prophet. Was ist blass? Blass, das wird Geld, so wie Geld. Ah, der Prophet hat dann sie ermahnt und er hat die Leute dazu aufgerufen, dass sie spenden. Von ihrem Gold, von ihrem Geld, von Getreide, von Bekleidung. Die Leute haben nicht so viel gemacht. Dann kam einer mit einem großen Sack. Ihr könnt das nicht tragen. Und er hat das gespendet. Als der Prophet das sah, der war froh und er strahlte. Und er sagte, wer in Islam eine gute Sunna einführt, bekommt er den Lohn dafür. Und die Leute, auch die ihm folgen, die bekommen Lohn dafür. Und ihr Lohn ist vollständig und sein Lohn auch. Und der bekommt von allen Lohn. Das heißt, im Islam gibt es die Aktion. Machst du etwas Gutes und du bringst das den Leuten bei, du bekommst Lohn für dich selber. Und diejenigen, die zum Beispiel die Person, die von dir gelernt hat und der macht das, weil er von dir gelernt hat, dann bekommst du auch Lohn für seine Tat und er auch für seine Tat. Und so weiter. Dann sagte der Prophet, aber wer etwas Schlechtes einführt, der bekommt dafür Strafe. Und diejenigen, die das auch, diejenigen auch, die das praktizieren, bekommen auch die Strafe. Und der bekommt einen Anteil von ihrer Strafe und von seiner. Das heißt, in unserer Religion gibt es eine Regel. Machst du Gutes, bringst du den anderen Gutes, du bekommst selber dafür Lohn und auch du bekommst einen Anteil von ihren Taten. Und sie bekommen auch ihren Lohn vollständig. Machst du Schlechtes, dann bekommst du auch Schlechtes. Manche Leute wollen damit, wollen diese Überlieferung nehmen, damit sie belegen, dass sie was in Islam einführen dürfen. Das geht nicht. Der Prophet sagte, wer im Islam Gutes macht. Also das gehört zum Islam. Diese Überlieferung bedeutet, zum Beispiel die Leute, die haben etwas vergessen, was gut ist vom Islam. Und du erfrischst das bei den Leuten, dann bekommst du den Lohn. Oder du machst etwas, damit die Leute gute Tat begehen. Normalerweise, wenn man Almose gibt in unserer Region, dann macht man geheim, nicht öffentlich. Aber diese Person, das hat öffentlich gemacht, damit die anderen Mut empfangen und spenden. Also der hat etwas, was ursprünglich in Ordnung ist, gemacht. Damit er die Leute sozusagen motiviert. Aber bei der zweiten, das heißt, wer etwas Schlechtes macht, und das ist die Neuerung. Und die Neuerung ist immer schlimm. Es gibt nicht im Islam gute Neuerung. Aufpassen. Manche Leute sagen, das ist gute Neuerung. Es gibt nicht. Jede Neuerung in der Religion ist schlecht. Wenn das klein ist oder groß, ist schlecht. Und man darf nicht Neuerungen praktizieren. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل لأنه كان من سن القتل متفق عليه. Wir wissen, Adam hat zwei Söhne gehabt. Auf Deutsch Kail und Abel. Kail und Abel. Und Abel. أول شيء بالعربي Entschuldigung, ich muss auf Arabisch. Ja, أخوة, أي إنسان يقتل إنسانا آخر ظلما يكتب على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يكتب عليه كذلك وزر لأنه أول من فعل هذا الأمر. أليس من دل على هدى كان له من الأجر كذلك من دل على ضلال كان له من الوزر. فلأنه فعل هذا وهو الذي سن القتل فسيكتب عليه منها. فالإنسان ينتبه المسلم، إياه أن يأتي ببدعة في الدين أو أن يخترع شيئا في الدين، لأنه سيأتي عليه من الوزر والعياذ بالله. بارك الله فيكم. ابن مسعود sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, für alle Morde, die ohne irgendeine Rechtfertigung in der Welt begangen wurden, wird der ältere Sohn des Propheten Adam, Kain, einen Anteil an Strafe bekommen, weil er der Erste war, der das Töten begann, indem er seinen Bruder Abel mordete. Subhanallah. Adam hat zwei Söhne gehabt. Kain, hier sagt man Kain. Und manche sagen Keil auch. Ha? Kain. Kain und Abel. Kain ist der Ältere. Und Abel ist der Jüngere. Ja, die fahren so. Und der Jüngere, hat seinen älteren Bruder getötet. Und weil er das gemacht hat, und er hat etwas Schlechtes eingeführt, jeder, der einen anderen zu Unrecht tötet, bekommt natürlich die Strafe dafür. Und Kain bekommt auch einen Anteil davon. Warum hat er ihn getötet? Wegen ein Problem zwischen ihnen, weil er neidisch war. Ach. Wegen Neid. Und was war er denn neidisch? Er hat doch im Freitag gehört, die Geschichten von Adam. Ich habe das erzählt. Auf jeden Fall, Adam hat zwei Söhne gehabt und einer wollte eine Frau heiraten. Aber, und er hat auch etwas gegeben, Allah hat von ihm nicht angenommen. Der war neidisch auf seinen Bruder und deshalb hat er ihn getötet. Und weil er ihn getötet hat, er hat Schlechtes eingeführt. Jetzt jeder, der eine andere Person tötet zu Unrecht, dann bekommt kein ein Anteil von dieser Sünde. Weil im Islam wir eine Regel haben, passt auf. Machst du Gutes und die Leute folgen dir im Gutes, du bekommst selber Lohn und jeder, der das Gute macht, der gibt dir auch sozusagen Lohn. Machst du Schlechtes, du hast selber etwas Strafbares gemacht, und jeder, der dir dabei folgt, auch du bekommst einen Anteil davon. Ja. Das ist nicht das Doppelte. Das könnte mehr sein. Wie viele Leute werden heutzutage unschuldig getötet? Millionen. Und jede Person, die getötet wird zu Unrecht, dann dieser Kain bekommt noch einen Anteil. Wenn du aber im Amt bist, du erklärst den Leuten, dass sie für eine gute Sache sterben sollten. Und sie gehen in den Tod, islamisch gesehen jetzt. Das ist was anderes. Wir reden jetzt über Ungerecht. Wenn ich Imam bin und ich sage den Leuten, angenommen, ich bin Imam, ich sage den Leuten etwas Falsches. Und ich weiß, dass das falsch ist. Es gibt Unterschied zwischen Fehler absichtlich und Fehler unabsichtlich. Vielleicht habe ich was Falsches verstanden. Habe ich Ihnen erklärt. Dann bin ich verantwortlich, wenn die Leute Falsches praktizieren. Weil sie mir gefolgt haben. Das heißt, ich weiß zum Beispiel etwas Falsches. Und ich lasse dich den Fehler weitermachen, weil du das von mir gelernt hast. Dann bekommst du die Strafe und ich auch. Das bedeutet, ich habe das verursacht. Angenommen, eine Person sagt dir, geh in die Disco. Sagst ihm, wieso, Disco ist haram? Der sagt, nein, nein, nein, nein, nein. Kein Problem, und mach das, und das trage ich. Und Disco. Dann bekommst du die Sünde und er auch. Beide haben Sünde gemacht. Und solange du dort bist, dann wird das für dich als Sünde gerechnet und für ihn noch. Warum? Weil er dir diese Anweisung gegeben hat. In der Religion, das Gebet, das richtige Gebet ist so zum Beispiel, du machst das richtig. Und dann kommt eine Person und der bringt dir Falsches. Dann bekommt diese Person die Sünde für diese Fehler, die Person dir beigebracht hat. Dann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand dir das Falsche beibringt und du bringst das Falsche bei, hast du trotzdem einen Fehler gemacht? Ja, weil du einen falschen... Aber du wusstest ja nicht, dass es falsch ist. Ja, dann bekommt der Erste das. Du kriegst gar nichts? Du bist nur ein Vermittler. Aber auch der Vermittler hat einen Teil. Wenn man weiß, aber wenn man nicht weiß, dann ist das was anderes. Ja. Also jetzt sind Sie beim Jumma'ah. Sie sagen was und Sie denken, es ist richtig, aber auf einmal wäre es falsch. Und Sie sagen das allen. Haben Sie dann die Schuld oder die anderen? Dann bin ich schuldfrei. Zum Beispiel, ich sage dir jetzt etwas Falsches. Hm. Und dann nach 2 Tagen komme ich zu dir und sage, schau mal, ich habe dir etwas Falsches gesagt. Ich bitte Allah um aufpassen, mach das nicht mehr. Aber trotzdem, du, dann machst das weiter. Obwohl ich dich gewarnt habe. Dann hier, du bekommst die Last, nicht mehr ich. Aber deshalb auch gibt es Unterschied zwischen absichtlich und unabsichtlich. Angenommen in Jumu'ah, ich will ein Wort sagen und vergesse ich das Wort, sage ich ein anderes Wort. Unabsichtlich. Das zählt nicht hier. Aber was zählt, ist absichtlich. Deshalb ist es wichtig, ein Gelehrter oder ein Imam hat große Verantwortung. Weil wenn er ein Wort sagt und dieses Wort falsch ist und die Leute folgen ihm, er kann dadurch Katastrophe verursachen. So muss man immer aufpassen. Ein Moslem muss immer seine Zunge hüten und sein Gehör hüten und er muss immer mit Beweisen sprechen, mit Beweisen aus Quellen der Religion sprechen. Aber diese Art, was wir heutzutage sehen, dass jeder sagt, was er will im Islam, das kennen wir eigentlich nicht. Deshalb immer lernen, richtiges Wissen haben, mit Beweisen und zureden nach deinem Niveau. Nicht, dass man in Themen spricht, was man nicht kennt. Zum Beispiel, wenn ich dich frage, ein Vater stirbt und er hat nur einen Sohn und eine Tochter. Wie viel bekommt sein Sohn und seine Tochter von der Erbe? Weiß ich nicht. Gut, du weißt nicht. Denk mal, du kommst jetzt und du fängst an zu philosophieren. Du sagst ja, der Sohn bekommt 3/4 und das Mädchen bekommt 1/4. Ich sage dir, woher hast du das? Sag mir so, habe ich mir überlegt. Du hast eine große Sünde begangen, weil du ohne Wissen etwas gesagt hast. Ja. Aber wenn man ohne Wissen das Richtige gesagt hat... Auch hat man Sünde begangen. Wenn du auch das sagst, dann hast du eine Sünde begangen. Wenn du ohne Wissen etwas auch beantwortest, dann hast du eine Sünde begangen. Weil du gesprochen hast ohne Wissen in der Religion. Und in der Religion, man darf nicht sagen, außer dass man Wissen hat. Ohne Wissen darf man nicht. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann durchsteht für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Treffen uns morgen, barakallahu fikum, zum Unterricht weiter mit Subul al-Salam, mit Erklärung von Bulugh al-Maram, insha'Allah. 19:15 Uhr. Barakallahu fikum. Ab 19:15 Uhr. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته